Hier ist der Südwestfunk. In diesem Jahr gedenken wir des 25. Todestages von Hugo von Hofmannsthal. Das Hörspiel bringt aus diesem Anlass sein dramatisches Gedicht »Die Hochzeit der Sobeide«. Die Handlung spielt in einer Stadt im alten Königreich Persien. Warum gabst du gut Acht auf meine Frau? Acht? Inwiefern? Sie ist nicht fröhlich, Barham. Sie ist ein ernstes Mädchen. Und die Stunde der Hochzeit liegt schwer auch auf der leichtesten, bedenk. Und auch die anderen. Je mehr Lichter ich befahl zu bringen, umso trüber hing ein Schleier über dieser Hochzeitstafel. Sie lächelten wie Masken. Und ich fing mitleidige und finstere Blicke auf, die hin und wieder flogen. Und ihr Vater versank zuweilen in ein düsteres Sinnen, aus dem er selbst sich mit gezwungenem Lachen aufschreckte. Herr, der allgemeine Stoff der Menschen hält nicht gut den stillen Glanz von solchen Stunden. Wir sind nicht gewohnt, was anderes, als nur mit den nächsten Dingen uns abzuschleppen. Sie nahm von keiner Speise. Herr, ihr Blut hielt ihr die Kehle zugeschnürt. Sie nahm doch übrigens vom Obst. Ja, einen Kern vom Granatapfel. Ich hab's gesehen. Auf einmal auch besann sie sich, dass Wein, wie flüssig Blut durchfunkelnd durch Kristall, vor ihr stand. Und sie hob den schönen Kelch und trank ihn wie mit plötzlichem Entschluss zur Hälfte aus. Und Röte flog ihr in die Wangen und sie musste tief aufatmen. Mir scheint, das war kein fröhlicher Entschluss. So tut, wer selber sich betrügen will, den Blick umwölken, weil der Weg ihn schaudert. Du quälst dich, Herr. So sind die Frauen nun. Auch einen Spiegel hast du hergestellt. Tja, eine junge Frau braucht einen Spiegel. Herr, du befahlst mir's selbst. Der Spiegel ist's aus deiner Mutterkammer, wie das andere. Nun gehe ich noch, den Becher deiner Mutter zu holen, mit dem kühlen Abendtrunk. Ja, hol den Abendtrunk. Geh, guter Barham. Spiegel meiner Mutter. Wohnt kein Schimmer von ihrem blassen Lächeln drin und steigt wie aus dem feuchten Spiegel eines Brunnens empor? Ihr Lächeln war das matteste und lieblichste, das ich gekannt. Du Spiegel meiner Mutter, was sehe ich in dir? Nur ein Gesicht, das lächelt nicht, das meine. Oh, könnte ich darüber weg, nur einen, den kleinsten Augenblick darüber weg und wissen, wie das Innere ihres Blicks mich nimmt. Bin ich für sie ein alter Mann? Bin ich so jung, als manches Mal mich dünkt, wenn ich in stiller Nacht in mich hinein auf den gewundenen Lauf des Blutes horche? Heißt das nicht jung sein, wenn so wenig Hartes und Starres noch in meinem Wesen liegt? Mich dünkt, dass meine Seele so jung geblieben ist. Wie hätte ich sonst dies schwankende Gefühl, ganz wie als Knabe, und diese seltsame Beklommenheit des Glücks, als müsste es jeden Augenblick mir aus den Händen schlüpfen und zerrinnen wie Schatten. Kann ein alter Mensch so sein? Nein, alten Menschen ist die Welt ein hartes, traumloses Ding. Was ihre Hände halten, das halten sie. Mich schauert diese Stunde mit ihrem Inhalt an. Kein junger König kann trunkener dieses rätselhafte Wort Besitz vernehmen, wenn's die Luft ihm zuträgt. Herr? Was ist? Die Gäste brechen auf. Dein Schwiegervater, auch andere haben schon nach dir gefragt. Und meine Frau? Löst sanft sich von den Eltern, die zu dir sie eben hergeleiten. Ich hab von vielem Abschied nehmen müssen. Dies ist das Schwerste. Meine gute Tochter, das ist der Tag, den ich zu fürchten anfing, als ich dich in der Wiege lächeln sah und der Alp in meinen Träumen war. Herr, vergib mir das. Sie ist mehr als mein Kind. Ich geb dir, was ich nicht benennen kann, denn jeder Name fasst nur einen Teil. Sie aber war mir alles. Lieber Vater, die Mutter bleibt bei dir. Oh, lass ihn doch. Er hat ganz recht, dass er mich übersieht. Ich bin ein Teil von seinem Selbst geworden. Was mich trifft, trifft ihn auch zugleich. Doch was ich tue, berührt ihn anders nicht, als wenn die rechte und linke sich des gleichen Leibs begegnen. Leb wohl. Sei keine schlechtere Frau als ich und keine minder glückliche. Dies Wort schließt alles ein. Einschließen ist das Wort. In euer Schicksal war ich eingeschlossen. Nun tut das Leben dieses Mannes hier die Pforten auf und diesen Augenblick, den einzigen, atme ich in freier Luft. Nicht eure mehr und noch die seine nicht. Ich bitte euch, seht mich nicht verwundert an. Mir gehen oft solche Dinge durch den Kopf, nicht Traum, nicht Wirklichkeit. Ihr wisst, als Kind war ich noch ärger. Und ist nicht der Tanz, den ich erfunden hab, auch solch ein Ding, wo ich aus Fackelschein und tiefer Nacht mir einen flüssigen Palast erschuf, drin aufzutauchen, wie die Königinnen des Feuers und des Meeres im Märchen tun. Vater! Mutter! Geht ihr so leise? Wie? Und seid schon fort? Es wird dir hier in deinem Haus vielleicht im ersten Augenblick an manchem fehlen. Dies Haus ist seit dem Tode meiner Mutter entwöhnt, dem Leben einer Frau zu dienen. Auch trägt, was etwa an Geräten da ist, kaum solchen Prunk an sich, womit ich gern dich eingerahmt erblickte. Doch mir schien das nicht sehr schön, was jeder haben kann. Ich ließ aus der gepressten Luft der stillen, verschlossenen Schränke, die mir selbst den Atem ergriff wie Sandelholz im Heiligtum, dies alles nehmen und zu deinem Dienst in deine Kammer stellen, dort hinein, woran vom Leben meiner Mutter etwas, verzeih, für mich noch hängt. Mir war, ich könnte dir damit etwas zeigen. Manchen Dingen sind stumme Zeichen eingedrückt, womit die Luft in stillen Stunden sich belädt und etwas ins Bewusstsein gleiten lässt, was nicht zu sagen war, auch nicht gesagt sein sollte. Ich rede Sachen, die dir wenig Freude zu hören macht. Sie klingen wie Entsagung. Bei Gott, mir klingen sie nicht so. Mein Kind, nicht wie ein Bettler fühle ich mich vor dir, wie schön dir auch der große Glanz der Jugend vom Scheitel niederfließt bis an die Sohlen. Du weißt nicht viel von meinem Leben, hast gerade noch ein Stück von seiner Schale durch meine Hecke schimmern sehen im Schatten. Ich wollt, du sähest in den Kern davon. So völlig als den Boden unter den Füßen habe ich Gemeines von mir abgetan. Scheint dir das leicht, weil ich schon alt genug bin? Freilich, mir sind auch Freunde schon gestorben, dir höchstens die Großeltern, viele Freunde, und die noch leben, wo sind die zerstreut? Der Glanz, der auf den bunten Städten lag, der blaue Duft der Ferne, das ist weg. Ich fänd es nicht, wenn ich auch suchen ginge. Allein im Innern, wenn ich rufe, kommt's, ergreift die Seele. Und mir ist, es könnte auch deine. Weißt du den Tag, an dem du tanzen musstest vor deines Vaters Gästen? Wie? Ein Lächeln blieb immerfort auf deinen Lippen, schöner als jedes Perlenband und trauriger als meiner Mutter Lächeln, das du nie gesehen hast. Der Tanz hat alle Schuld, dies Lächeln und der Tanz. Und möchtest du, sie wären nie gewesen, da sie es sind, die Schuld sind, meine Frau, dass du hier stehst? Befiehlst du, dass ich tanzen solle, oder befiehlst du etwas anderes? Meine Frau, wie sonderbar und wild sprichst du mit mir. Wild, hart kann sein. Mein Schicksal ist nicht weich. Du redest wie ein guter Mensch. So sei so gut und rede heute nicht mit mir. Ich bin dein Ding. So nimm mich für dein Ding. Und lass mich wie ein Ding auch meinen Mund vergraben tragen und nach innen reden. So stille Tränen und so viele? Dies ist nicht der Schauer drin, der Krampf der Jugend sich löst. Hier ist ein tieferes zu stillen als angeborene Starrheit scheuer Seelen. Herr, wenn du in der Nacht erwachst und mich so weinen hörst aus meinem Schlaf heraus, dann weck mich auf. Dann tu ich, was dein Recht ist, mir zu wehren. Denn dann träume ich in deinem Bett von einem anderen Mann und sehne mich nach ihm. Das ziemt mir nicht. Mich schaudert vor mir selber, es zu denken. Versprich mir, dass du mich dann wecken wirst. Du fragst nicht, wer es ist. Ist dir so gleich? Nein, so will ich selber dir es sagen. Du hast ihn hier und da bei uns gesehen. Sein Name Ghanem, des Chanlassers Sohn, des Teppichhändlers. Und ich kannte ihn 3 Jahre lang. Doch nun, seit einem Jahr habe ich ihn nicht gesehen. Dies sage ich dir. Dies Letzte gebe ich preis, weil ich's nicht leide, dass ein Bodensatz von Heimlichkeit und Lüge in mir bleibt. Ob du's erführst, ist gleich. Ich bin kein Becher für rein gekauften, giftige Grünspan drin, der seinen Boden frisst. Und dann, damit du mir ersparst, in meinem Haus als Gast ihn etwa oft zu sehen. Denn das ertrüge ich schwer. Du hast... Hab ich dir einen Traum verdorben? Sieh, du sagst, ich bin so jung. Und Haar und Wangen sind wirklich jung. Doch innen bin ich müd. So müd. Es gibt kein Wort, das sagen kann, wie müd und wie gealtert vor der Zeit. Wir sind gleich alt. Vielleicht bist du noch jünger. Du hast mir im Gespräch einmal gesagt, seitdem ich lebe, diese ganze Zeit wäre dir beinahe nur in deinen Gärten dahingegangen und im stillen Turm, den du gebaut, den Sternen nachzuschauen. An diesem Tage hielt ich es in mir zum ersten Mal für denkbar, deinen Wunsch und meines Vaters, das war's noch viel mehr, ja, zu erfüllen. Denn mir schien, die Luft im Haus bei dir müsste etwas Leichtes haben. So leicht, so ohne Last. Und die bei mir war so beladen mit Erinnerung. Die Blicke meiner Eltern lagen immer auf mir, ihr ganzes Leben. Viel zu gut verstand ich jedes Zucken ihrer Augen. Und über allem diesem war der Druck von deinem Willen, der sich über mich wie eine Decke schweren Schlafes legte. So wie ein böser Alpdruck lag mein Wunsch auf deiner Brust. So hassest du mich doch. Ich hasse dich nicht. Ich hab zu hassen nicht gelernt. Vom Liebe nur den Anfang erst. Der brach dann ab. Doch kann ich andere Dinge schon besser, als mit Lächeln, wie du weißt, zu tanzen, wenn mir schwerer als ein Stein das Herz drin hing und jedem schweren Tag entgegen, jedem Übel ins Gesicht zu lächeln. Alle Kraft von meiner Jugend ging auf in diesem Lächeln. Doch ich trieb's bis an das Ende. Und nun steh ich da. Dies alles hängt nur schattenhaft zusammen. Wie dies zusammenhängt, dass ich lächeln musste und endlich deine Frau geworden bin? Willst du das wissen? Muss ich dir das sagen? Merk, so hängt dies zusammen. Arm war mein Vater, nicht immer arm, viel schlimmer arm geworden und vieler Leute Schuldner, doch am meisten der deine. Und von meinem Lächeln lebte die kummervolle Seele meines Vaters, wie andere Leute Herz von anderen lügen. Die letzten Jahre, seit du uns besuchst, da konnt ich's schon. Vorher war meine Schulzeit. Meine Frau geworden. Du hättest ebenso mit einer Schere die Adern aufgetan und in ein Bad mit ihrem Blut ein Leben rinnen lassen, wäre das der Preis gewesen, deinen Vater von seinem großen Gläubiger zu lösen. Nimm's nicht so hart. Das Leben ist nun so. Ich selber nehm's schon wie im halben Traum. Wie einer, wenn er krank ist, nicht mehr recht vergleichen kann und nicht mehr sich entsinnen, wie er am letzten Tag dies angesehen und was er dann gefürchtet und gehofft. Schau, meine Art ist bitter, doch nicht schlimm. War ich im ersten Augenblick zu wild, so wird doch kein Betrug dabei sein, wenn ich sanft sitzen werd und einen Gärtner zusehen. Mein Kopf ist abgemüdet. Mir wird schwindlig, wenn ich zwei Dinge in mir halten soll, die miteinander streiten. Viel zu lang habe ich das tun müssen. Ich will Ruhe. Die gibst du mir. Dafür bin ich dir dankbar. Und dieser Mensch? Auch das nimm nicht so schwer. Du bist nicht los von ihm. Meinst du? Was heißt denn los? Die Dinge haben keinen Halt, als nur in unserem Willen, sie zu halten. Das ist vorbei. Wie aber, wie nur denn ist dies gekommen, dass dich zur Frau nicht er... Wir waren arm, sein Vater auch arm. Dazu ein harter, düsterer Mensch, wie meine allzu weich und auf ihm lastend, so wie der meinige auf mir. Das Ganze viel leichter zu erleben, als mit Worten zu sagen. Alles ging durch Jahre hin. Es ist zu sagen, das kann nicht so sein, das mit dem Vater. Diesen Schalnasser, den Teppichhändler, kenne ich. Nun, es ist ein alter Mensch. Von ihm mag Gutes reden, wer will, ich nicht. Ein schlechter alter Mensch. Kann sein, gleich viel. Ihm ist's der Vater eben. Ich habe ihn nie gesehen. Er sieht ihn so, er nennt ihn krank, wird traurig, wenn er redet von ihm. Deswegen habe ich ihn auch nie gesehen, das heißt seit meiner Kinderzeit, und da nur hier und da am Fenster lehnen. Doch gar nicht arm, nichts weniger als arm. Meinst du, dann stünd ich hier. Und er? Wie, er? Er ließ dich deutlich sehen, dass ihm unmöglich schien, was er und du durch Jahre wünschtet und lang möglich hieltet. Dass es unmöglich war. Wie war denn er? Mich dünkt sehr vornehm. Wie einer, der im anderen selbst sein Bild zerstören will, dem anderen Schmerz zu sparen, ganz ungleich, nicht so gütig mehr wie sonst, zerrissen, voll von einem Spott, der ihm im Innern weher tat, vielleicht als mir, voll Absicht, andere Male wieder so von meiner Zukunft redend, von der Zeit, da ich mit einem anderen... Mit mir? Mit irgendeinem anderen vermählt, so redend, wie er wusste, dass ich nie ertragen würde, dass es sich gestalte. So wenig... als er selbst es eine Stunde ertrüge, denn er gab sich nur den Schein, mein Wesen kennend, wissend, dass ich so mit minderen Schmerzen mich losmachen würde, sobald ich irr an ihm geworden wäre. Vielleicht zu künstlich, aber welche Güte lag drin? Sehr große Güte. Wenn es wirklich nichts war als nur ein angenommener Schein. Mein Mann, ich bitt dich, dieses eine bitt ich von dir. Verstöre unser Leben nicht. Mit einer solchen Rede kannst du's töten. Der Abend darf nicht kommen, der mich hier an diesem Fenster fände ohne dich. Schon nicht zu Haus zu sein. Nicht aus dem Fenster von meiner Mädchenkammer in die Nacht hinauszuschauen, hat eine sonderbare, gefährliche, verwirrende Gewalt. Als läge ich auf der Straße, niemands eigen, so meine Herrin wie noch nie im Traum. Der Abend darf nie kommen, wo ich hier so stünde, aller Druck der schweren Schatten, der Eltern Augen, alles hinter mir, im dunklen Vorhang hinter mir verwühlt. Und diese Landschaft mit den goldenen Sternen, dem schwachen Wind, den Büschen so vor mir. Der Abend darf nie kommen, wo ich dies mit solchen Augen sehe, die mir sagten, hier liegt ein Weg, er schimmert, weiß, im Mond. Bevor der schwache Wind die nächste Wolke dem Mond entgegentreibt, kann den ein Mensch zu Ende laufen, zwischen Hecken hin, dann aber einen Kreuzweg, einen Rhein, im Schatten dann vom hohen Mais, zuletzt in einem Garten. Und dann hätte er schon die Hand an einem Vorhang, hinter dem ist alles. Küssen, Lachen, alles Glück der Welt. Der Abend darf nie kommen, der mit tausend gelösten Zungen schreit, Warum denn nicht? Warum bist du ihn nicht in einer Nacht gelaufen? Deine Füße waren jung, dein Atem stark genug. Was hast du ihm gespart, damit dir reichlich überbleibt in deine Kissen nachts hinein zu weinen? Und wenn ich dir die erste Tür auftäte, die einzige verschlossene auf dem Weg, hier diese. Bist du so grausam, in der ersten Stunde ein abgeschmacktes Spiel aus meinem Weinen zu machen? Bist du so, mich recht zu höhnen? So stolz darauf, dass du mich sicher hältst? Ich hätte sehr gewünscht, du hättest anders gelernt, von mir zu denken. Doch dazu ist jetzt nicht Zeit. Dein Vater, wenn's das ist, was dich so drückt, dein Vater ist mir nichts mehr schuldig. So geb ich dir vor Gott und diesen Sternen den Urlaub, hinzugehen, wohin du willst. Wie? Ich sehe in dir so wenig meine Frau als sonst in einem Mädchen, das vor Sturm, vor Räubern von der Straße sich zu schützen, für kurz hier in mein Haus getreten wäre. Und spreche mir mein Recht ab über dich. Was sagst du? Ich sage, du bist frei, durch diese Tür zu gehen, wohin du willst. Wohin ich will? Wohin du willst, zu welcher Zeit du willst. Jetzt? Hier? Jetzt, so wie später. Hier, wie anderswo. Doch zu den Eltern nur. Wohin du willst. Das tust du mir? Das habe ich nie im Traum gewagt zu denken, und du tust's. Du tust es. Du gute, guter Mensch. Wann willst du gehen? Jetzt, im Augenblick. Oh, sei nicht zornig, denk nicht schlecht von mir. Sag selber, kann ich denn die Nacht bei dir, bei einem Fremden bleiben? Muss ich nicht sogleich zu ihm? Gehöre ich ihm denn nicht? So willst du nicht zumindest bis zum Tag zurück zu deinen Eltern? Nein, das ist vorbei. Mein Weg ist nun einmal nicht der gemeine. Diese Stunde trennt mich völlig ab von mädchenhaften Dingen. So lass mich ihn in dieser einen Nacht auch bis ans Ende gehen. So geh. Ich tu dir weh? Leb wohl. Leb wohl. Ich glaube, was ich tat, ist eine Art mit dem, wie ich den Lauf der Welt erkenne. Ich will nicht andere Gedanken haben, wenn ich die hohen Sterne kreisen sehe, und andere, wenn ein junges Weib vor mir steht. Was dort die Wahrheit, muss es hier auch sein. Auch ist zu sagen, wenn es diese Frau, wenn dieses Kind es nicht ertragen kann, zwei Dinge gleichzeitig in sich zu halten, von denen eins das andere Lügen straft, soll ich es können? Mit der Tat verleugnen, was ich mit der Vernunft und dumpfer Ahnung dem Ungeheuren abgelernt, das draußen sich auftürmt von der Erde zu den Sternen? Ich nenn es Leben. Jenes Ungeheure, und Leben ist auch dies. Wer dürft es trennen? Was ist denn Reifsein, wenn nicht ein Gesetz für sich und für die Sterne anerkennen. Jetzt gab mir also mein Geschick den Wink, so einsam fortzuleben wie bis nun. Und kommt einmal das Letzte, ohne Erben und keine Hand in meiner Hand, zu sterben. So reich, als ihr mich haltet. Wahrlich, ich bin's nicht. Weit davon entfernt, mein Lieber. Ich könnt euch dennoch diesen Aufschub nicht gewähren. Wirklich, Freund, um euretwillen. Allzu nachsichtige Gläubiger sind bei Gottes Schuldners Untergang. Schalnasser, hört mich. Nichts mehr, ich kann nichts hören. Meine Taubheit wächst immerfort mit euren Reden. Geht, geht nur nach Haus. Bedenkt, euch einzuschränken. Ich kenn euer Haus, ihr habt viel Ungeziefer. Dienstboten, meine ich. Drückt den Aufwand nieder, den eure Frau euch macht. Er schickt sich nicht für eure Lage. Geht nach Hause, sage ich. Nach Haus? Mir ist die Tür von meinem Haus schon so verhasst. Ich kann nicht durch, dass nicht ein Gläubiger den Weg mir sperrt. Welch ein Narr wart ihr. Geht heim zu eurer schönen Frau. So geht, geht hin, setzt Kinder in die Welt, verhungert. Kein armer Teufel, den Almosen füttert, ist so elend dran wie ich. Ich hab gekannt die Süßigkeit des Reichtums. Jede Nacht habe ich geschlafen und Zufriedenheit war rings um meinen Kopf und süß der Morgen. Ich bitte euch, geht. Ich muss die Lampen brennen, solange ihr herumsteht. Guter Schalnasser, ich wollte euch nicht um einen Aufschub bitten. Sondern? Um ein Darlehen. Was wollt ihr? Du hast sie nie gesehen. Du musst sie sehen. Dies alles muss ich wenden. Ihre Glieder sind für den Dienst der Zärtlichkeit geschaffen, nicht für die wilden Klauen der Verzweiflung. Sie kann nicht betteln gehen. Mit solchem Haar, ihr Mund ist ganz so stolz als süß. Das Schicksal will mich nur überlisten. Doch ich lache, wenn du sie sähest, alter Mann. Das will ich. Sagt ihr, der alte Mann, von dessen Gold ihr junger Mann so abhängt, merkt euch, sagt, der gute alte Mann, der schwache Greis, verlangte sie zu sehen. Sagt, alte Männer sind kindisch. Warum sollte es der nicht sein? Doch ein Besuch ist wenig. Sagt ihr noch, es ist beinahe ein Grab, das sie besucht. Ein Grab, das grad noch atmet. Wollt ihr das? Ich hörte sagen, dass ihr euer Gold anbetet, wie was Heiliges. Und zunächst dann den Anblick von gequälten Menschen liebt und Mienen, die den Schmerz der Seele spiegeln. Doch seid ihr alt, habt Söhne, und ich glaub nicht, dass diese bösen Dinge wahr sind. Drum will ich's ihr sagen, und wenn sie mich fragt, wie mir das deucht, so will ich sagen, Liebste, nur wunderlich, nicht schlimm. Lebt wohl, doch lasst, wenn euer Wunsch gewährt ist, die Erfüllung des meinen, Schalnasar, nicht lange anstehen. Ein süßer Narr ist das, ein süßer Schwätzer. Hört, alter Mann, ich bitte euch, alter Mann. Ich hörte sagen, seine Frau ist schön und hat so feuerfarbenes Haar, darin die Hände, wenn sie wühlen, Glut und Wellen zugleich zu spüren meinen. Kommt sie nicht, so soll sie lernen, auf der nackten Streu zu schlafen. Schlafenszeit wäre nun für mich. Man sagt, Genesene brauchen langen Schlaf. Allein bin ich schon taub, so will ich taub sein für solche Weisheit. Schlafen ist nichts anderes als voraus sterben. Ich will meine Nächte zugießen auf den Tagen, die mir bleiben. Freigebig will ich sein, wo es mir gefällt. Der Gülistane will ich heute Abend mehr schenken, als sie träumt. Dies gibt den Vorwand, dass sie die Kammer tauscht und eine größere bezieht, die näher meiner. Wenn sie's tut, soll Saft von Nelken, Veilchen oder Rosen ihr Bad sein. Gold und Bernstein soll sie trinken, bis sich das Dach in tollem Schwindel dreht. Gülistane, mein Traum, wo kommst du her? Ich, Ganem. Ich? Nur aus dem Bade steig ich und geh in meine Kammer. Wie du funkelst vom Bad. Mein Bad war flüssig glühendes Silber vom Mond. Wär ich der Bäume einer, die dort stehen, ich wirf mein ganzes Laubwerk bebend ab und spreng zu dir. Oh, wär ich hier der Herr. Ja, wärest du. Dein Vater ist sehr wohl. Er bat mich, heute zur Nacht mit ihm zu speisen. Verdammte Kunst, die dieses Blut erweckte, das schon so nahe am Erstarren war. Ich sah ihn diesen Morgen mit dir reden. Was war's? Ich hab's gesagt. Sag, war's nicht mehr? Du lügst, es war noch mehr. Hör zu. Dich zu besitzen, reift in mir ein Plan. Mein Vater ist nur mehr der Schatten seines Selbst. Und merke wohl, all seine Begehrlichkeit ist nichts als Prahlerei des Alters. Nun, was gründest du auf dies? Die größte Hoffnung. Ja. Allein ein Gift. Gesetzt, es gebe eins mit solcher Wirkung. Dem Leben tödlich, doch im Körper spurlos. Dies Gift verkauft dir niemand. Nein. Kein Mann, doch eine Frau. Um welchen Preis? Um den, dass sie vermählt mich wähnt. Und zu besitzen mich wähnt, nachher. Dies magst du keine glauben. Es gibt schon lange eine, die dies glaubt. Wer ist's? Des ärmlichen Pastetenbäckers hinkende Tochter, in der letzten Gasse des Schifferviertels. Wer? Was tut ein Name? Ihre Augen hingen so hündisch bang an mir, wenn ich vorbeiging, und so blieb ich dort stehen und sprach sie an. Und wer schafft ihr das Gift? Das tut ihr Vater, indem er's dort verwahrt, von wo sie's stiehlt. Wie ein Pastetenbäcker. Doch sehr arm und sehr geschickt, jedoch für keinen Preis von uns zu kaufen. Denn er ist von denen, die heimlich einen Teil der heiligen Bücher verwerfen und von keiner Speise essen, auf die von unser einem Schatten fiel. Ich gehe zu ihr, indessen du mit ihm zu Abend isst. So hat ein jedes sein Geschäft. Das meine aber soll dem deinigen die Wiederholung sparen. Ich bin früh zurück, brauche einen Vorwand, geh von ihm, denn treffe ich dich mit ihm... Oh, still. Nur still. Wie kühl sind deine Hände. Und wie glüht zugleich dein Blut hindurch. Du Zauberin. Du hältst gefangen mich im tiefsten Turm und fütterst mich um Mitternacht mit dem, was deine Hunde übrig lassen. Recht. Und du? Und ich? Nun... Eben Ganem heiße ich doch. Ganem, der Liebessklave. Geh jetzt. Geh. Ich höre den Vater. Geh. Ich heiß dich gehen. Ich will nicht, dass man uns beisammen trifft. Der Genesene soll der Sonne entgegengehen. Nun denn, ich stehe schon hier und weiß nichts mehr von Krankheit, als dass Perlen ihr Werk sind und der Bernstein, wenn sie Muscheln zu ihrem Sitz wählt oder Bäume. Wahrlich, die bringe ich dir. Und hier sind Vögel der Seide recht lebendig eingewebt. Wenn dir es der Mühe wert, sie anzusehen. Dies ist zu viel. Für einen Taubenschlag. Doch nicht für ein Gemach, das groß genug ist, um unbetäubt den Duft von Rosenöl zu tragen, den die Krüge hier ausatmen. Die wundervollen Krüge. Der ist Onyx, der Chrysopras. Nicht der Rede wert. Für undurchdringlich gelten sie und lassen den Duft so durch, als wäre es morsches Holz. Wie dank ich dir? Indem du alles dies vergoldest. Diesen Tisch von Sandelholz und Perlmutter brauch in kühlen Nächten statt dürrer Zweige dir das Bad zu wärmen und achte, wie das Feuer sprüht und duftet. Herr? Hey, was ist? Was willst du? Herr, ein Mädchen will euch sprechen. Sie ist halb tot vor Angst. Ein Wegelagerer war hinter ihr. Dann rissen sie die Hunde zu Boden. Ohne Atem fragte sie, ist dies Schalnassers Haus, des Teppichhändlers? Es ist des süßen Narrenweib. Er schickt sie. Er schickt sie wirklich. Sie redet auch von Ghanem. Meinem Sohn? Gleichviel. Sag, ist sie schön? Mir schien sie's, allein entstellt von Angst. Geschäfte? Keines, als dir zu dienen. Ach. Was ist dir? Eine Ader sprang mir im Aug. Ich muss dich tanzen sehen, dann saugt das Blut sich auf. Wie wunderlich. Tu's mir zulieb. Da muss ich mir mein Haar aufstecken. Steck dir's auf, beeile dich, ich muss dich tanzen sehen. So geh ich denn. Und bin gleich wieder da. Und du, führ sie herein. Sag nichts als dies. Ihr stünde, den sie sucht. Merk, den sie sucht. Nicht mehr. Ich eile, Herr. Ich dachte nicht, dass diese Nacht dies bringt. Doch Gold treibt dieses alles aus dem Nichts. Ich will sie hüten, wenn sie mir gefällt. Ihr eigener Mann soll ihr Gesicht nicht mehr zu sehen bekommen. Goldene Kettchen lege ich um ihre Knöchel. Ich will mit Zweien hausen und sie zähmen. Dass sie in einem Reif wie Papageien sich schaukeln. Bist du der Schalnasser? Ja. Und dein Mann? Mein Mann? Wie weißt du das? Wie? Oder du errätst? So neckisch rede mit einem jungen Affen. Ich bin alt und weiß, wie viel ich Macht habe über euch. Wohl hast du Macht, doch wirst du sie nicht brauchen, mir weh zu tun. Nein, beim wahrhaftigen Licht. Doch ich bin nicht geschaffen, viel zu reden. Beflissene Schmeichelei liegt hinter mir. Sieh nicht so auf meine Hand, weil sie voll Adern ist. Oh, sie ergreift dich noch und kann dich halten. Ich will dir deine Hand mit einer Perlenschnur umwickeln. Sag, du bist trunken oder willst mich narren? Weißt du denn, wer ich bin? Doch, ja, du sprachest von meinem Mann. Heut war mein Hochzeitstag. Weißt du das? Heut, wie ich mit ihm allein war, mit meinem Mann, da kam es über mich. Ich weinte laut, und wie er fragte, dann erhob ich meine Stimme gegen ihn und sagte ihm von Ghanem, deinem Sohn, alles. Ich sag dir später, wie es war. Jetzt weiß ich's nicht. Nur dies, er hat die Tür mir aufgetan, in Güte, nicht im Zorn, und mir gesagt, ich bin nicht seine Frau. Ich kann hingehen, wo ich will. So geh und hol mir Ghanem, geh und hol ihn mir. Verdammtes Blendwerk. Welcher Teufel ließ dich ein? Die Tochter Bachtias bin ich, lieber Herr. Des Juweliers. Bin so beide. He, Sklave! He! Ja, Herr? Ruf Ghanem! Ruf ihn her! Du hörst! Ja, Herr. Du, warte hier. Auch ich kehre gleich zu dir zurück. Verdammtes Blendwerk. Fängt das Glück so an? Ja, dies hat kommen müssen. Diese Farben kenne ich aus meinen Träumen, so gemischt. Aus Bechern trinken wir, die uns ein Kind durch Blumenkränze mit den Augen leuchtend hinhält. Doch aus den Wipfeln eines Baumes, da fallen schwarze Tropfen in den Becher und mischen Nacht und Tod in unseren Trunk. In alles, was wir tun, ist ja die Nacht vermengt. Selbst unser Aug hat was davon. Der Tod ist überall. Mit unseren Blicken und unseren Worten decken wir ihn zu. Und wie die Kinder, wenn sie was verstecken im Spiel, vergessen wir sogleich, dass wir es nur selber sind, die ihn vor uns verstecken. Doch nun wird Ghanem kommen, wenn mein Herz nur nicht mein ganzes Blut so in sich presste. Ich bin zum Sterben müd. Ich könnte schlafen. Ghanem wird kommen, dann ist alles gut. Wie alles dies hier funkelt, da und da. Und dieser alte wollte Perlenschnüre mir um die Hände winden. Er ist reich. Und arm war seines Mundes zweites Wort. Und Ghanem log nicht einmal, hundertmal. Ich sah sein Lächeln, wenn er log. Ich fühl's, es würgt mich hier. Oh, wenn er log, es gibt dergleichen Dinge, die eine Seele zwingen. Und sein Vater, ich habe um meinen Vater viel getan. Sein Vater, dies wirkt mich noch viel mehr. Mutloses Herz, er kommt und irgendetwas enthüllt sich. Alles dies begreif ich dann. O Ghanem, Liebster, lass mich nicht allein. Ghanem, bist du es nicht? Bist du verrückt? Nein, Fräulein, nicht verrückt. Seid nur nicht bös. Ich bin fast tot vor Angst. Er ist mein Freund. Er wird euch sagen, wer ich bin. Ihr wisst nicht, was Angst aus einem Menschen machen kann. Er wird euch alles sagen. Und dann, später, wenn wir uns sehen und ihr mich besser kennt, dann lachen wir zusammen noch darüber. Jetzt könnte ich noch nicht lachen. Wer ist dein Freund? Wer wird uns alles sagen? Er, Ghanem. Was hast du hier für ein Geschäft? Wie? Bist du nicht die Witwe Kamkars, des Schiffshauptmanns? Und du die Tochter Bachtjars, des Juweliers? Es ist lang her, dass wir einander sahen. Was kommst du hier zu tun? Ich kam den Ghanem nach einem Ding zu fragen. Dran vieles hängt, sehr viel. Für meinen Vater. Hast ihn lange nicht gesehen? Den Ghanem? Fast ein Jahr ist das. Das Kamka starb, dein Mann ist nun 4 Jahre. Ich weiß den Tag. Und wie lang lebst du hier? Verwandte sind's zu mir. Was kümmert's dich, wie lang? Zwar eben drum, nun seit 3 Jahren. Die vielen Kissen dort. Und dort die Matten. Man muss sie holen lassen. Meinst du nicht? Kann sein, wenn eine davon liegen bliebe und Ghanem fände sie. Es fiel ihm ein, die Wange drauf zu betten, weil mein Fuß darauf geruht. Und was du dann auch redest, so wäre taub für deine Sache. Fänd er vielleicht die Nadel, die aus meinem Haar gefallen ist und etwa danach duftet. Er seh dich nicht. So hingen seine Sinne an dieser Nadel. Weh, warum stichst du mich mit ihr? Damit ich dir zuvorkomme, kleine Schlange. Geh, Dein Gesicht ist solch ein eitles Nichts. Man sieht dir an, was du verbergen willst. Geh wieder heim. Was mein ist, merke dir, das halte ich. Und war es mir vor Dieben. Geh wieder heim. Geh heim zu deinem Vater. Was bleibt mir nun? Wie kann das gut noch werden, was so beginnt? Nein, nein, mein Schicksal will mich prüfen. Was soll dies Weib ihm sein? Das ist nicht Liebe, das ist Lust, ein Ding, das Männer nötig ist zu ihrem Leben. Gar nimmer wird kommen. Ja, sein erstes Wort zerreißt die Schlinge, die mich würgen will. Er kommt und nimmt mich in den Arm. Ich triefe von Schreck und Grauen, anstatt von Duft und Salben. Ich schweig von allem, und sein erstes Wort wird alle Angst betäuben. Ghanim! Ghanim! Hier bin ich. Nimm mich. Nimm mich. Halt mich fest. Sei gut zu mir. Wie schaust du mich denn an? Du? Ich gehöre dir, Ghanim. Ich bin dein. Frag mich jetzt nicht, wie dies gekommen ist. Dies ist der Kern von einem Labyrinth. Wir stehen nun einmal hier. Sieh mich doch an. Er selber hat mich freigegeben. Er, mein Mann. Was wechselt dein Gesicht jetzt so? Um gar nichts. Tritt hierher. Man hört uns etwa. Ich fühl, es ist in meinem Wesen etwas, das dir missfällt. Warum verbirgst du mir's? Was willst du? Ich will nichts als dir gefallen. Hab Nachsicht mit mir. Sag, worin ich fehle. Ich will so folgsam sein. War ich zu kühn? Siehst du, es ist nicht meine Art. Mir ist, als hätte mich diese Nacht mit ihren Fäusten gepackt und hergeworfen. Ja, mir schaudert vor allem, was ich dort vermocht zu reden und dass ich dann vermocht, den Weg zu gehen. Missfällt dir, dass ich's konnte. Warum weinst du? Du hast die Macht, mich so veränderlich zu machen. Ich muss lachen oder weinen, erröten und erblassen, wie du's willst. Küss mich und bitte, sieh mich anders an. Nein, ich bin deine Magd. Tu, wie du willst. Lass mich hier lehnen. Ich will sein wie Lehm in deinen Händen und an nichts mehr denken. Was runzelst du die Stirn? Weil du nun bald schon nach Hause musst. Was lächelst du? Ich weiß doch. Du willst mich nur versuchen. Nein, wahrhaftig, da irrst du dich. Was meinst du denn? Ich kann dich nicht hier behalten. Sag mir, ist dein Mann denn über Land gereist, dass du nicht Furcht hast? Ich bitte, hör nun auf. Ich kann nicht lachen. Nein, ganz im Ernst. Wann soll ich zu dir kommen? Zu mir? Wozu? Du siehst, ich bin doch hier. Sieh. Hier zu deinen Füßen setze ich mich. Ich hab sonst kein Daheim, als wie die Streu zur Seite deinem Hund, wenn du mich sonst nicht betten willst. Und niemand wird mich holen. Vortrefflich, wie du dich verstellen kannst, wo es die Gelegenheit erheischt. Bei Gott, es steht dir prächtig. Und es soll uns nützen. Wann soll ich zu dir kommen? Du? Zu mir? Mein Kopf ist schuld, dass ich dich andere Worte, als du in Wahrheit redest, reden höre. Ghanim, so hilf mir. Hab Geduld mit mir. Was ist heut für ein Tag? Wozu das jetzt? Es bleibt nicht so. Es ist nur von der Angst. Und weil ich in der einen Nacht so viel hab fühlen müssen, das hat mich zerrüttet. Heut war mein Hochzeitstag. Wie ich allein war mit meinem Mann, hab ich geweint und ihm gesagt, es ist um dich. Er hat die Tür mir aufgetan. Ich wette, er hat die Fallsucht und wollte frische Luft. Du bist zu närrisch. Lass mich dein Haar auflösen und dich küssen. Dann aber schnell nach Haus. Was später kommt, soll besser werden als der Anfang heute. Ghanem, er hat die Tür mir aufgetan und mir gesagt, ich bin nicht seine Frau. Ich kann hingehen, wo ich will. Der Vater ist los von seinen Schulden und mich lässt er hingehen, wohin ich will. Zu dir, zu dir. Mir ist, ich höre Musik. Hörst du es nicht auch? Von drüben. Dein Gesicht und noch etwas, Ghanem, erfüllen mich mit großer Angst. Hör nicht auf dies. Hör mich, ich bitte. Du hast mich einst geliebt. Dies scheint mir, ist vorbei. Wie Mond im Dunst. Gesetzt, ich war dir nichts. Warum dann logst du? Wenn ich dir was war, warum hast du gelogen? Sprich zu mir. Bin ich dir nicht der Antwort wert? Bei Gott, es ist des Alten Stimme und die ihre. Mir fehlt ein Büchslein, ganz von dunklem Onyx, mit Salbe voll. Bist du noch immer da, du Tochter Bachtias? Auf und bück dich doch, ob du's nicht finden kannst. Sie will nicht. Will nicht. Lass sie stehen und komm. Ich schenk dir 100 andere. Doch die Salbe war ein Geheimnis. Gülistane, was soll der Aufzug? Was er soll? Wer alt ist, kann nicht warten. Geht voran, macht Lärm und tragt die Lichter. Betrinkt euch. Was hat Nacht mit Schlaf zu tun? Voran bis an die Tür. Dort bleibt zurück. Was Tür? An welche Tür? Verdient er Antwort, Gülistane? Es ist, um dir zu schmeicheln. Tu ich's nicht, geschieht's, um dir zu zeigen, dass mein Glück der Schmeichelei des Neides nicht bedarf. Jetzt aber komm. Ich sag's. Ich will nicht warten. Sag nein. Sag, dass er lügt. Still, guter Ghanem, und lass mich gehen. Dein Vater ist genesen. Darüber freuen wir uns. Was stehst du finster? Man muss sich doch mit den Lebendigen freuen, solange sie leben. Du, geh nicht mit ihm. Ich gehe, wohin mein Herz mich heißt. Geh nicht mit ihm. Du Tochter Bachtias, so halt ihn doch. Ich will ihn nicht. Ich trete mit meinem Fuß nach seinen Händen. Da! Wo bleibst du, Gülistane? Liebste, komm, ich kann nicht warten. Und ein alter Mann weiß richtiger zu schätzen und ist treuer als eitle Jugend. Macht Musik, Musik! Ja, ja, wir wollen einen Reigen tanzen. Gib mir die Hand und ihn und ich dem Alten. Wir wollen unser Haar auflösen. Welche das längere Haar hat, soll den Jungen haben für heute und morgen wieder umgekehrt. Ghanem, stieh sie dem Vater aus dem Bett. Würg ihn im Schlaf. Ein Trunkner wehrt sich nicht. Ich sehe dir es an, du stirbst, mit ihr zu liegen. Wenn du sie satt bist oder wechseln willst, dann komm zu mir. Wir wollen leise gehen. Mein alter Mann hat keinen tiefen Schlaf, nicht so wie die, die dies anhören können und schlafen gehen dabei. Ich will dies ganze Haus aufheulen aus dem Schlaf mit Schmach und Zorn und Jammer. Oh, dich hab ich so geliebt und du zertrittst mich so. Hier ist ein Weib, das schreit. Auf, schafft sie fort. Ich kenne sie kaum, sie sagt, es ist um mich. Ihr Vater wollte sie dem reichen Mann verkuppeln, aber sie verdreht das Ganze und sagt, ihr Mann wäre auch ein solcher Kuppler. Und er ist nur ein Narr, so viel mich dünkt. Ihr seid doch allzu gläubig. Doch daran ist eure Art mehr schuld als unsere Kunst. So war an allem nichts. Und hinter allem ist nichts und wieder nichts. Ich bin zu müd. Nur fort. Ich weiß, wohin ich gehe. Nur hier hinaus. Ich halte dich nicht. Allein den Weg wirst du den finden? Zwar, du fandest ihn. Den Weg. Den gleichen Weg. Dein alter Sklave soll mit mir gehen. Ich hab nicht Furcht. Ich will nur nicht allein sein. Gut. Der Alte kommt. Mir ist, ich trüge ein Kleid, daran die Pest und grauenvolle Spur von Trunkenheit und wilden Nächten klebte. Und ich brächte es nicht herunter, als mit meinem Leib zugleich. Jetzt muss ich sterben. Dann ist alles gut. Merk auf, dies ist des reichen Chorab-Frau. Verstehst du mich? Des reichen? Ich verstehe. Wohl, die sollst du begleiten. Wie? Du sollst den Weg sie führen, bis an ihr Haus. Verstanden? Ja. Bis an die Gartenmauer. Von dort weiß ich allein, wohin ich soll. Will ihr das tun? Ich danke dir. Das ist gut. Sehr gut. Komm, alter Mann. Ich gehe mit dir. Geht hier den Gang. Der Alte weiß den Weg. Er weiß ihn. Das ist gut. Sehr gut. Wir gehen. Die Stunde, da die Sonne noch nicht lebt und alle Zweige in dem toten Licht dahängen ohne Glanz, ist fürchterlich. Mir ist, als sähe ich diese ganze Welt zurückgestrahlt von einem grauenhaft entseelten Spiegel. Wer ist da? Wer bist du? Dein Diener Scheria, Herr, der dritte Gärtner. Wie, Scheria? Bist du der gleiche, der einmal vor Jahren zu mir kam, zu klagen, dein Weib, sie war um vieles jünger, wie, wer dir mit einem Burschen, welcher war's? Der Eseltreiber war's. Da jagt ich den aus meinem Dienst, und sie lief dir davon. Du kennst die Wege aller heiligen Sterne. Doch du erinnerst dich der Raupe auch, die einmal neben deinen Füßen kroch. Es ist so, Herr. Doch kam sie mir zurück und lebt seitdem mit mir. Und lebt mit dir. Der Bursche schlug sie wohl, du aber nicht. Wir wollen uns nur zueinander setzen, ins Gras, und eins dem anderen die Geschichte erzählen. Lebt mit ihr. Er hat sie doch. Besitz ist alles. Welch ein Narr ist das, der das Gemeine schmäht, da doch das Leben gemacht ist aus Gemeinem, durch und durch. Hier bist du nun daheim. Ich gehe zurück. Ja. Und ich hab dir deinen Schlaf gestohlen und gib dir nichts dafür. Und du bist alt und arm. Allein, ich hab nichts. Nichts. Gar nichts. So arm wie ich war auch kein Bettler je. Ich habe nichts als diese Perlen. Nimm sie. Oh nein, gib mir ein Stückchen Geld. Ich bin ein armer Narr. Sie kämen her, Schalnasser und die anderen, über mich und nehmen mir die Perlen. Ich bin alt und solch ein Bettler. Dies wäre nur mein Unglück. Ich hab nichts anderes. Komm heute Abend wieder und bring sie hier dem Herrn. Er ist mein Mann. Er gibt dir Geld dafür. Bist du auch hier? Frag nur nach ihm. Jetzt geh und lass mich gehen. Oh, wenn er gut ist, bitte ihn für mich, dass er mich in sein Haus nimmt. Er ist reich und hat so viel Gesinde. Ich bin fleißig, brauch wenig Schlaf. Doch in Schalnassas Haus hungert mich abends immer so. Ich will... Wenn du heute Abend kommst, so sprich zu ihm. Ich ließ ihn bitten, dass er dir's erfüllt. Nun geh, ich bitte dich. Ich hab nicht Zeit. Heute Abend denn. Ich danke euch sehr. Lebt wohl. Ganz nah, ich weiß, ist hier der große Teich. Der Teich, an dem die alten Weiden stehen. Der Teich. Der Turm. Sein Garten. Sucht ihr ihn? Wie? Wen? Sein Gärtner. Diesen Weg hinab. Du willst den Herrn einholen. Er geht langsam. Wenn du zum Kreuzweg kommst, wirst du ihn sehen. Du kannst ihn nicht verfehlen. Ich? Den Herrn? Ah ja, du suchst ihn doch. Ich? Ihn? Ja, ja, ich gehe dann hin. Der Turm, er ist verschlossen. Wie? Der Turm? Die Stiege, ja, zum Turm. Oh nein, der Turm ist nie verschlossen, auch zur Nacht nicht. Weißt du das nicht? Doch, ja. Willst du hinaufgehen? Nein, jetzt nicht. Vielleicht ein andermal. Geh nur. Ich bitte dich, geh. Der Turm. Der Turm. Er kommt. Gleich ist's zu spät. Ich hab sie so geliebt. Wie gleich dies Leben betrügerischen Träumen. Heute, hier und immer hätte ich sie besessen. Ich, Besitz ist alles. Langsame Gewalt, einsickernd durch die unsichtbaren Spalten der Seele, nährt die wundervolle Lampe im Innern. Und bald bricht aus solchen Augen ein mächtigeres und süßeres Licht als Mond. Ich hab sie so geliebt. Ich will sie sehen, noch einmal sehen. Mein Aug sieht nichts als Tod. Die Blumen welken sehens wie die Kerzen, wenn sie ins Laufen kommen. Alles stirbt und alles stirbt vergebens, denn sie ist nicht da. Die Frau, Herr, auf dem Turm, sie beugt sich vor. Thank you. atmest. Du wirst leben. Du musst leben. Du schlägst die Augen auf. Lass. Ich muss sterben. Still. Ich weiß es gut. Mein Liebe. Still. Ich bitte. Ich hab nicht gedacht, dich noch zu sehen. Ich hab dir abzubitten. Du. Nicht dies. Dies musste sein. Von früher. Heute Nacht. Ich war mit dir, wie's keiner Frau geziemt zu sein. Ich tat mit meinem ganzen Schicksal so, wie ich's beim Tanzen tu mit meinen Schleiern. Mit eitlen Händen rührt ich an mein Selbst. Sprich nicht. Versteh mich. Was geschah dir dann? Nicht fragen, was geschah. Nicht fragen. Bitte. Ich war schon vorher müd und so am Ende. Nun ist es leicht. Du bist so gut. Ich will dir noch was sagen, merk nur auf. Die Eltern, du weißt ja, wie sie sind. Du musst sie nehmen, ganz zu dir nehmen. Ja, doch du wirst leben. Nein, sag das nicht. Merk auf, ich möchte manches noch sagen, ja. Da ist ein alter Mann. Der ist sehr arm. Den nimm auch in dein Haus. Um meinetwillen. Nun bleibst du bei mir. Ich will erraten, was du willst. So leise du atmest, will ich doch die Harfe sein, die jedem Hauch mit Harmonie antwortet, bis du dich langweilst und sie schweigen heißt. Lass solche Worte. Mir ist schwindlig und sie flimmern vor den Augen. Klag nicht viel, ich bitte dich. Unsere Seele lebt in uns wie ein gefangener Vogel. Wenn der Käfig zerschlagen wird, so ist sie frei. Nein, nein, du darfst nicht lächeln. Nein, ich fühle es so. Es ist so. Sieh, die Blumen wissen's auch und starren so vor Glanz, seit ich es weiß. Kannst du es nicht verstehen? Mein Kind. Du bist noch da. Und ich auch immer noch. Jetzt sehe ich dein Gesicht, so wie ich's nie gesehen hab. Bist du's denn? Du, mein Mann. Mein Kind. Aus deinen Augen lehnt sich so die Seele, und die Worte, die du redest, zucken noch in der Luft, weil dir das Herz so zuckt, aus dem sie kommen. Weine nicht. Ich kann's nicht sehen, weil ich dich nun so lieb hab. Lass mich deine Augen sehen zuletzt. Wir hätten lang zusammen sein. Und Kinder haben sollen. So lautlos fällt ein Stern. Mich dünkt, ihr Herz war mit der Welt nicht fest verbunden. Nichts bleibt mir von ihr als dieser Blick, des Ende getaucht schon war in starrendes Vergessen, und Worte, die der falsche Hauch des Lebens noch im Entfliehen trüglich schwellen ließ. So wie der Wind, ehe er sich schlafen legt, zum Trug die Segel bläht wie nie zuvor. Ihr ward ein Wunsch erfüllt, die eine Tür, an der sie lag, mit Sehnsucht und Verlangen ihr aufgetan. Und so kam sie zurück und trug den Tod sich heim, die abends ausgegangen. Wie Fischer, Sonn und Mond auf ihren Wangen den Fisch zu grüsten, um ein großes Glück. Das Hörspiel brachte Die Hochzeit der Zobeide, ein dramatisches Gedicht von Hugo von Hofmannsthal. Die Rollen und ihre Sprecher waren ein reicher Kaufmann, Eduard Marx, Zobeide, seine junge Frau, Margrit Ensinger, Bachtiar, der Juwelier, Zobeidens Vater, Heinz Klevino, Zobeidens Mutter, Alice Werden, Schalnassar, der Teppichhändler, Arthur Menz, Ghanem, sein Sohn, Rolf Henniger, Gülistane, eines Schiffshauptmanns Witwe, Helmi Marreich, ein alter Sklave, Karl-Georg Säbisch, ein Gärtner, Kurt Ebbinghaus, Bahram, Diener des Kaufmanns, Gerd Keller, ein Schuldner des Schalnassar, Otto Collin. Funkeinrichtung Gerhard F. Hering, Musik Johannes Weißenbach, Toningenieur Fred Birk, Regie Friedrich Karl Koppe.